Sie hören die Verkündung. Feindsender hören, Feindsender hören. Wir senden ohne Unterbrechung bis morgen früh um 8 Uhr. Feindsender hören, Feindsender hören. 1212 sendet. Wir beginnen unseren durchlaufenden Funkdienst. Feindsender hören. Die Stunde ist groß. Feindsender hören. 1212 sendet. 1212 sendet. Wir spielen Tanzmusik und zwischendurch bringen wir die neuesten Meldungen von den Fronten. Feindsender hören. 1212 sendet. 1212 sendet. Feindsender hören. I have this message for all of you. Continue your passive resistance. Wait until I give you the signal to rise and strike the enemy. Wir beginnen mit Tanzmusik. Telstar, der große, große Hit der frühen 60er Jahre, produziert hier von Joe Meek. Sein Durchbruch, lässt sich sagen, ein Hit, mit dem er dann angefangen hat, nicht nur sein Studio besser noch auszurüsten, sondern auch tatsächlich eine kleine eigene Plattenfirma zu gründen. Hier im freien Senderkombinat auf 93,0 MHz, 101,4 im Kabel, bei der Nachtwache der Redaktion 3, die ihr auch unter www.fsk-hh.org hören könnt, wenn ihr nicht in Hamburg wohnt. Also falls ihr Freunde anderswo habt, das wäre die Adresse www.fsk-hh.org. Ihr hört heute den zweiten Teil unserer Lesung der Flugschriften Nummer 11, in denen sich die Erstveröffentlichung findet des Buches. Also in den Beiträgen zum Kampf der revolutionären Arbeiter, dazu bestimmt diskutiert, verbessert und hauptsächlich ohne großen Aufschub in die Praxis umgesetzt zu werden, das Buch Vom wilden Streik zur generalisierten Selbstverwaltung, herausgegeben oder mit dem Autorennamen Rathgeb versehen. Der, wie wir es letztes Mal schon erzählt haben, sich mehr als Raoul van Eygen identifizieren lässt, Mitglied der Situationistischen Internationale. Wir werden es auf das übernächste Mal verschieben, zu van Eygen ein bisschen ausführlicher was zu erzählen. Wir wollen heute lieber einfach mit dem ersten Teil weitermachen. Für die, die neu sind und diese Sendung zum ersten Mal hören, wir sind im Kapitel 1, das heißt die Gesellschaft des Überlebens. Und das Buch hat insgesamt drei Teile. Das Kapitel 2 heißt dann das ABC der Revolution und das dritte Kapitel ist überschrieben, die generalisierte Selbstverwaltung. Das Buch ist, wie gesagt, Anfang der 70er, atmet auch, wie oft gesagt wird, auch wenn es für Buchstaben sicher die falsche Metapher ist, atmet den Geist. Das ist wirklich so total tolle Metaphysik, oder? Atmet den Geist der frühen 70er Jahre, nämlich genau ein Praxishandbuch in der Erwartung, dass die weltweite proletarische Aneignung des eigenen Lebens kurz bevorsteht und tatsächlich die Bourgeoisie einfach hinweggefegt wird. Ja, und das Buch gliedert sich, oder jedenfalls dieser erste Teil des Buches gliedert sich in unterschiedliche Fragen, die dem Leser oder der Leserin gestellt werden und ja, die dann sozusagen beantwortet werden können von den Leserinnen und Lesern und die dann eben sozusagen ausgewertet werden. Wir werden gleich dann nach der nächsten Musik weitermachen mit der Frage, vielleicht schon mal so als kleines Vorweg, waren Sie schon einmal an der Plünderung einer Distributionsfabrik beteiligt? The National Broadcasting. I'm not sleeping too well lately. Can't get you from my mind. I twist and turn all night long, looking for love I can't find. No, I'm not sleeping too well lately. I'm not sleeping too well lately. All mixed up and over you. In every dream you take command and tell me I'm not true. No, I'm not sleeping too well lately. Can't you read to my love letters or just a line in reply? Can't you send me a kiss or two maybe? Oh, my heart's total lie. I'm not sleeping too well lately, all mixed up and over you. In every dream you take command and tell me I'm not true. No, I'm not sleeping too well lately. No, I'm not sleeping too well lately. No, I'm not sleeping. Elftens. Waren Sie schon einmal an der Plünderung einer Distributionsfabrik beteiligt? Klammer auf, Supermarkt, Warenhaus, Verbrauchermarkt? Wenn ja, haben Sie begriffen? A. Dass die individuelle Rückeroberung der von Staat und Unternehmen gestohlenen Güter in den Warenprozess abgleitet, wenn sie nicht zu einer kollektiven Aktion führt und zur totalen Vernichtung des Systems. So sympathisch die Geste auch ist, die Rückeroberung der Güter allein genügt nicht. Sie muss sich auch auf die gestohlene Zeit und den gestohlenen Raum erstrecken. B. dass die Plünderung eine ganz normale Reaktion auf die Provokation der Ware ist. Zum Beispiel durch die Bezeichnung als Gratisangebot oder die Aufforderung zur Selbstbedienung. Sie ist, wie die kriminelle Brandstiftung, lediglich eine Abwandlung des Systems. So wie sich das Warensystem auf einen bestimmten Prozentsatz von Diebstählen in Warenhäusern und Fabriken eingerichtet hat, wird es sich auf eine gewisse Zahl von Plünderungen einrichten und seine Selbstregulierung in Funktion solcher voraussehbarer und programmierbarer Unfälle berechnen. Diese Tatsache ist so offensichtlich, dass ein Vertreter des Gesetzes, der Lütticher Richter Kinnart, Einzelrichter in Strafsachen, am 12. September 1973 mit folgender Urteilsbegründung die Bestrafung eines Warenhausdiebstahls ablehnte. Die Diebstähle in Warenhäusern mit Selbstbedienung sind die unvermeidliche und im Übrigen in der Preiskalkulation berücksichtigte Folge dieser Verkaufsform, bei der die Verbraucher durch reißerische Werbung und vielfältige, nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten angeordnete Verführungen dazu provoziert werden, sehr viel mehr zu kaufen, als sie entweder gebrauchen oder aber bezahlen können. Der Warenhausdiebstahl zeugt im Allgemeinen nicht von einer strafwürdigen Haltung oder Einstellung des Täters. Eine Rechtsprechung, die zweifellos Schule machen wird. C. Dass, wenn sich bei einer Plünderung jedermann die Güter so aneignet, als würden sie sein Privateigentum, die Ware wieder die Oberhand gewinnt und das System weiter besteht. In dem Fall ist es besser, alles zu zerstören, dann haben wir wenigstens 90% Scheiße, weniger. D. Dass die Plünderung ohne das Bewusstsein der generalisierten Selbstverwaltung bestenfalls ein zusammenhangloser Distributionsmodus ist. Sie ist dann getrennt von den revolutionären Bedingungen, unter denen die Gemeinschaft, die die Güter schafft, sie direkt an ihre Mitglieder verteilt. Sie führt dann leicht zur Not und einem Mangel an nützlichen Gütern, zur Verwirrung und in der Folge zur Rückkehr zu den Mechanismen der Warendistribution. Und bewusst oder unbewusst kämpfen sie bereits für eine Gesellschaft, in der nicht mehr lohnabhängige Produktion und die unentgeltliche Güterverteilung durch die Abschaffung des Eigentums und die Gruppierung der Produzenten in Selbstverwaltungsversammlungen möglich werden. Dazu kommt der Wille eines jeden durch die Stimme verantwortlicher und jederzeit absetzbarer Delegierter zum Ausdruck. Diese Delegierten machen eine Aufstellung der vorhandenen Ressourcen und harmonisieren die Angebote produktiver Kreation und die individuelle Nachfragen, sodass sich der Überfluss progressiv und definitiv durchsetzt. Zwölftens. Haben Sie vor, bei der erstbesten Gelegenheit Ihrem Chef oder irgendeinem anderen, der Sie als Untergebenen behandelt, die Fresse zu polieren? Wenn ja, dann haben Sie begriffen, A, dass wer Chef wird, aufhört, menschlich zu sein. Der Chef verpackt die Ware und ist selbst Verpackung. Außerhalb des Warensystems ist er unbrauchbar. Wie die Waren reproduziert und akkumuliert er sich. Sein Maßstab ist die Menge Macht, die er auf der Stufenleiter der Hierarchie besitzt. Und diese Macht leitet er von der Macht her, die das Spektakel als ökonomischer Wille und gesellschaftliche Vorstellung über den weitaus größten Teil des täglichen Lebens ausübt. B. Dass je mehr sich die Macht zerstückelt und überall ausdehnt, sie zugleich stärker und schwächer wird. Je mehr Chefs es gibt, umso ohnmächtiger sind sie. Und je ohnmächtiger sie sind, umso größer ist der Leerlauf der bürokratischen Maschine. Umso mehr versucht sie, sich den Anschein der Allmacht zu geben. Und umso eher lernen die Leute, die Knechtschaft global auszudehnen. C. Dass überall da, wo die Autorität herrscht, der Geist des Opfers herrscht und umgekehrt. Der Chef und der militante Punkt Der Chef und der Militante sind derselbe Stein, an dem die Revolution zerbricht. Der Punkt, an dem sie umkippt und sich in das Gegenteil der Emanzipation verkehrt. D. Dass der terroristische Akt, der Bürokrat und Unternehmer Rücken an Rücken mit derselben Kugel erledigt, nichts an den Strukturen ändert und lediglich zu einem beschleunigten Ersatz der Führungskader führt. Zur Liquidierung des Staates und der hierarchisierten Organisationen, die ihn früher oder später reproduzieren, bedarf es der Vernichtung des wahren Systems. E. Dass der Staat der Regulator, das Nervenzentrum und das Schutzschild der Ware ist. Er versucht, die ökonomischen Widersprüche auszubalancieren, die gesellschaftliche Arbeit politisch in Rechte und Pflichten der Bürger umzuformen, die ideologische Marktschreierei zu organisieren sowie die repressiven Mechanismen, die aus jedem Einzelnen einen Knecht des Warensystems machen. F. Dass das Zusammenspiel des Staates mit der Ware auf den ersten Blick an der Schnelligkeit erkannt werden kann, mit der die Bullen einschreiten und die Unternehmer und Gewerkschaftsmilizen, sobald ein wilder Streik ausbricht. Und bewusst oder unbewusst kämpfen sie bereits für eine Gesellschaft ohne Zwang und Opfer, in der jeder Herr seiner selbst ist und unter solchen Bedingungen lebt, dass er nie einen anderen Menschen als Sklaven behandeln muss. Eine klassenlose Gesellschaft, in der die an die Räte delegierte Macht stets vor den Augen und nach dem Willen eines jeden Einzelnen ausgeübt wird. 13. Freuen Sie sich bei dem Gedanken an den Tag, an dem man als menschliches Wesen die Bullen behandeln kann, die nicht an Ort und Stelle erschossen zu werden brauchen? Wenn ja, dann haben Sie begriffen, A. dass der Bulle der Wachhund des Warensystems ist. Wo die Lüge der Ware nicht ausreicht, um die Ordnung durchzusetzen, verteidigt der Bulle überheblich überheblich wie unterwürfig die herrschende Klasse oder bürokratische Kaste. B. Dass der Bulle, abgesehen von der Verachtung, die er sich selbst entgegenbringt, verachtet wird als bezahlter Mörder, als Henkersknecht, als Diener aller Regime, als berufsmäßiger Sklave, als Ware mit Schutzfunktion, als repressive Klausel im vom Staat den Bürgern aufgezwungenen Wirtschafts- und Gesellschaftsvertrag. C. Dass es überall, wo es einen Staat gibt, auch Bullen gibt. Dass es überall, wo es Bullen gibt, angefangen bei dem Ordnungsdienst der Demonstration, auch den Staat oder staatliche Ansätze gibt. D. Dass die Hierarchie eine Polizeihierarchie ist. E. Dass das Töten von Bullen ein Zeitvertreib für Selbstmordkandidaten ist. Solcher Mittel darf man sich nur im Fall einer Selbstverteidigung bedienen, in der allgemeinen Bewegung der Liquidierung jeder hierarchischen Macht. F. Dass das Glück nur da möglich ist, wo der Staat aufgehört hat zu bestehen, wo keinerlei Hierarchisierung seine Rückkehr vorbereitet. Sie haben also genug von Zwang und Kontrolle, von dem Bullen, der Sie daran erinnert, dass Sie nichts sind, während der Staat alles ist, von dem System, das die Voraussetzungen des illegalen Verbrechens schafft und das Verbrechen der Justiz legalisiert, die es verfolgt. Und Sie kämpfen bereits für eine Harmonisierung der leidenschaftlichen Interessen durch das Verschwinden ökonomischer und spektakulärer Interessen und für eine Organisation der Beziehungen zwischen den Individuen durch einen Überfluss an Begegnungen und freie Verbreitung der Wünsche.